Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Guten Morgen. Ich will gar nicht lange reden, wir haben viel zu tun. Ich soll den Tag heute eröffnen. Seit gestern Nachmittag haben wir ein wirtschaftspolitisches Grundsatzprogramm als Piratenpartei. Ich wurde darauf von der Presse sehr intensiv darauf angesprochen und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Signal, das wir damit aussenden. Wir haben als Piraten dabei wieder Profil gezeigt. Wir haben gezeigt, dass wir weder eine neue FDP sind, auch nicht die Grünen 2.0 und auch keine Linkspartei mit Internetanschluss, sondern eine Partei, die eigenständige Impulse setzt und die beweist, individuelle Freiheit und gesellschaftliche Solidarität sind kein Widerspruch, sondern für uns sind das Werte, die sich gegenseitig verstärken und ergänzen. Und wenn es dabei etwas länger gedauert hat, liebe Öffentlichkeit, wir haben auch gezeigt, wir machen hier keine Pseudodemokratie, sondern wir debattieren basisdemokratisch und wir gestalten Prozesse so, dass am Ende alle, jedes Mitglied hinter den Ergebnissen stehen können. Und dabei zählt Qualität und nicht Quantität. An der Stelle sage ich herzlich Danke auch mal vorab schon mal der Antragskommission, unserer Versammlungsleitung, der Orga, der Technik und all den Helfern, die den Ablauf hier für uns vorbereiten und gestalten. Bei uns, bei den Piraten, bei unserer Diskussionskultur gewinnt nicht der, der am lautesten schreit oder der am heftigsten beleidigt, sondern hier bei uns gewinnt das bessere Argument. Bei uns gibt es keine Diktatur des Shitstorm, sondern bei uns gibt es demokratische Mehrheiten. Zum Thema Shitstorm möchte ich euch noch was Wichtiges sagen. Bitte denkt, nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Monaten immer wieder daran, dass wir Menschen, die angegriffen werden, schützen müssen. Egal, ob sie mit uns einer Meinung sind. Meinungsfreiheit endet nicht dort, wo jemand aus unserer subjektiven Sicht heraus Blödsinn redet, sondern erst dort, wo jemand menschenverachtende Meinungen propagiert. Solchen menschenverachtenden Meinungen werden wir uns auch weiterhin entschieden entgegentreten. In allen anderen Fällen ist sprachliche Gewalt, ist Polemik, sind Unterstellungen, Beleidigungen und unsachliche Angriffe absolut unangemessen. Und wir alle haben gemeinsam die Aufgabe, dem zusammen entschieden entgegenzutreten. Wir arbeiten als Piraten nicht nur hier auf dem Parteitag, wir arbeiten seit längerer Zeit konstruktiv in 4 Landtagen. Wir arbeiten in Bezirks-, in Kreis- und in Kommunalparlamenten. Wir zeigen dabei zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo die Mehrheit der dänischen Ampel sehr, sehr dünn ist, dass unsere Impulse auf offene Ohren stoßen und wie wir in Verantwortung gehen und Politik aktiv mitgestalten wollen. In Berlin zeigen wir im Untersuchungsausschuss zum Flughafen, der von Martin Delius geleitet wird, dass wir Licht ins Dunkel verworrener politischer Entscheidungen bringen können, dabei genau und sachlich vorgehen können und genau das tun, was wir Piraten am besten können. Neben dieser konstruktiven, sachlichen Arbeit bleibt aber auch unser Protest und unsere Wut. Ja, wir Piraten sind auch zornig und wütend. ACTA ist vielleicht und hoffentlich tot, auch weil wir dagegen heftig protestiert haben. Aber wir sind weiterhin wütend über Nachfolgeprojekte wie INDECT und iPRED. Wir sind wütend über zunehmende Überwachung durch Kameras und durch Drohnen. Wir sind wütend, weil die Vorratsdatenspeicherung immer noch nicht vom Tisch ist. Wir sind wütend, weil weiterhin in Kampagnen versucht wird, eine dringend nötige Reform des Urheberrechts zu behindern. Wir sind wütend über ein Sozialsystem, das immer noch auf Bevormundung und Angst setzt. Wir sind wütend über die Zerstörung unserer Umwelt, über inkompetente Politik bei der Endlagesuche, in der Atompolitik und über vieles andere mehr. Und deswegen braucht es uns Piraten. Wir sind auch wütend über ein parlamentarisches System, wo Gesetze in 45 Sekunden abgestimmt werden. Wir sind wütend über ein parlamentarisches System mit Fraktions- und Koalitionszwängen, in dem Dinge beschlossen werden, die weder im Parlament noch in der Bevölkerung Mehrheiten haben, wie zum Beispiel das Betreuungsgeld und andere Dinge, die klare Mehrheiten haben in Parlament und Bevölkerung, wie Volksabstimmungen auf Bundesebene seit Jahren nicht beschlossen werden. Wir sind wütend auf ein Parlament, das schon in seinem Wahlrecht Mehrheiten durch Überhangmandate verzerrt und bei dem jährlich mehr Gesetze in Karlsruhe landen, als es Sitzungswochen hat. Aber wir Piraten sind nicht nur wütend und zornig, wir sind auch skeptisch und wir schauen sehr genau hin. Wir glauben nicht daran, dass es für komplexe Aufgaben einfache Lösungen gibt. Wir glauben nicht daran, dass man Freiheit durch Überwachung und durch Zwang erzeugen kann. weder an unseren Grenzen noch mit Kameras und Drohnen, noch im Urheberrecht, der Wirtschaft, dem Sozialsystem oder auf dem Arbeitsmarkt. Wir sind skeptisch bei einer farblosen Kanzlerin, die für die alles alternativlos ist. Wir sind skeptisch bei einem Kanzlerkandidaten, der beim Thema Transparenz eine Salamitaktik fährt. Wir sind auch skeptisch, wenn die Grünen zwar jetzt ihre Spitzenkandidaten in einer Urwahl wählen, aber ihre Delegierten immer noch nicht von Sanktionen im Sozialsystem, das sie selbst eingeführt haben, sich verabschieden können und gleichzeitig mit einer grün-schwarzen Koalition liebäugeln. Und wir sind skeptisch bei Gedankenspielen über Lagerwahlkämpfe zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb oder vielleicht doch Schwarz-Grün, wo jedem informierten Betrachter, der genau hinguckt, klar wird, was es werden soll am Ende. Eine große Koalition. Das ist zwar dann Stillstand, aber für uns und für unsere Aufgabe ist es keine Gefahr, denn da können wir unsere Stärken ausspielen, nachvollziehbar machen, was im Parlament passiert, Beteiligung herstellen und, wenn es uns gelingt, als große Oppositionsfraktion Politik mitzugestalten. Dafür müssen wir uns jetzt aufstellen und diszipliniert vorangehen. Wir haben eine volle Tagesordnung und daher habe ich an euch eine Bitte. Nicht die Antragskommission oder die Versammlungsleitung ist verantwortlich für den Erfolg dieser Versammlung, sondern wir alle. Bitte überlegt euch, wann ihr euch in die Debatte einklingt, was euch wichtig ist und was ihr einbringt. Auch hier bei den Argumenten zählt die Qualität der Argumente, nicht die Anzahl der Beiträge. Bitte nutzt Meinungsbilder, um festzustellen, ob eure Argumente die Meinung im Saal tatsächlich noch ändern könnten. Bitte lasst uns auch im wichtigen Satzungsblock darauf achten, nicht beim einzigen Antrag hängen zu bleiben. Die politischen Geschäftsführer der Länder werden gleich vor dem Satzungsblock noch mit einer Bitte auf euch zukommen. Also lasst uns an die Arbeit gehen. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Lasst uns konstruktiv vorangehen. Wir sind der 11. Bundesparteitag der Piratenpartei und wir sind Piraten. Ja, ich entschuldige mich, dass unsere Zusammenarbeit der beiden Antragsteller nicht so gut funktioniert hat, aber ich bin ganz klar weiterhin hinter PA 010 und kann das auch begründen. Also natürlich Modul 0, Modul 7 scheinen ja ziemlich unbestritten zu sein. Wir haben den Antrag insgesamt aus PA 081 bzw. P480 entwickelt und haben Formulierungen weiterentwickelt. Und wir haben zum Beispiel die Formulierung hier weggelassen, dass wir uns konkret gefordert sehen, den Anspruch auf Ernährung, Bildung, medizinische Grundversorgung, freie Religionsausübung und sexuelle Selbstbestimmung überall auf der Welt einlösbar zu machen. Den haben wir ganz bewusst rausgenommen, weil der als Interventionsmöglichkeit interpretiert werden kann. Ja, und der Antrag PA 010 ist modular aufgebaut. Das heißt, man kann über jedes einzelne Modul getrennt abstimmen. Und ich denke mal, Modul 1 und 2 muss nicht unbedingt drin sein. Da kann man sich drüber streiten, da will ich nicht dafür plädieren. Aber ich denke mal, die Module 0, 3, 4, 5, 6, 7 sind eine runde Sache. Da können wir ein außenpolitisches Programm für die Piratenpartei den Grundstein für weitere Anträge legen und uns klar positionieren. Da können auch die Bundestagsabgeordneten was anfangen damit. Das passt auch zu diesen wirtschaftspolitischen Sachen mit Teilhabe und so weiter. Das kommt ja auch mit vor und wird eben auf internationaler Ebene definiert. Vielen Gut. Dank. Bitte Abschlussstatement 018. So, ahoi, ich plädiere weiterhin für Antrag 018. Das ist der einzige Antrag, in dem völkerrechtliche Begriffe drin sind, die ganz klar zum Völkerrecht gehören. Dazu gehört der Begriff der Souveränität. Das ist ein völkerrechtliches Muss und heißt nichts anderes als das Selbstbestimmungsrecht der Staaten. Wenn ihr den Antrag ablehnt, lehnt die Piratenpartei damit das Selbstbestimmungsrecht der Staaten ab. Macht euch das bitte klar. Die Souveränität des Volkes ist ebenso ein völkerrechtlicher Begriff der nichts anderes ist als das, was auch in unserem Grundgesetz steht, nämlich alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und genau das verlangen wir Piraten auch für alle anderen Staaten. Wenn ihr das ablehnt, dann lehnt ihr damit eben diese Staatsgewalt ab, die vom Volk ausgeht. Wenn ihr euch beschwert über den Begriff Staatsvolk, auch das ist ein völkerrechtlicher Fachbegriff. Staatsvolk spricht man deswegen davon, um gerade auch Vielvölkerstaaten einzubeziehen, wo es eben nicht nur ein Volk gibt. Das hat überhaupt nichts mit Volkstum und so weiter zu tun. Es hat einzig und allein zu tun mit völkerrechtlich ganz klar definierten Begriffen. Ihr habt die Verantwortung und ihr habt die Wahl. Der Antrag, die Anträge der AG Außenpolitik sind, die AG Außenpolitik ist nicht konsensfähig. Als Beweis habt ihr, dass drei verschiedene Versionen ein und desselben Antrags vorliegen. Antrag P018 nicht abstimmen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, dann stimmt die Module ab, die die AG Friedenspolitik vorgeschlagen hat. Denn alles andere ist tatsächlich das, was seinerzeit Henrik Broder in der Welt geschrieben hat, monströse Binsenwahrheiten. Wenn ihr damit durchkommen wollt, dann zieht es euch auch an, wenn die Presse über euch lästert. Kommen wir zum Abschlussstatement von 381. Ja, moin. Also der Antrag 381, postnationale Außenpolitik, steht für eine Politik jenseits des mit den politischen und militärischen Mitteln ausgetragenen Gerangels um den eigenen Vorteil, welcher am Ende doch nur den Vorteil des Stärkeren zementiert. 381, postnationale Außenpolitik, steht für die Geltung der Menschenrechte für alle Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort. 381 steht für einen elementaren sozialen Ausgleich auf globaler Ebene als Voraussetzung für einen nachhaltigen Frieden. Der Antrag steht für die Schaffung einer effektiven demokratischen Kontrolle wichtiger internationaler Organisationen wie der UN, der WTO oder des IWF. Denn diese Organisationen spiegeln den machtpolitischen Status quo in der Welt und vertreten im Kern die Interessen einiger weniger Nationen, welche ihr Interesse als das Interesse aller Menschen ausgeben. Jede noch so rudimentäre Regelung im Rahmen einer globalen Verfassung wäre ein bedeutender Schritt im Sinne von Demokratie und Transparenz. Es geht nicht um einen globalen Superstaat, sondern überhaupt erstmal darum, so etwas wie Gewaltenteilung auf globaler Ebene zu definieren. Piratige Außenpolitik ist für mich Bürger- und Menschenrechtspolitik. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung, allerdings nicht für den 381 in ursprünglicher Form, weil ich nämlich das Meinungsbild sehr wohl wahrgenommen habe. Und ich möchte bis auf das allererste Modul die anderen Module hiermit zurückziehen und euch bitten, zumindest diesem ersten Modul eure Zustimmung zu geben, denn das steht dann nicht mehr in Konkurrenz zu den anderen Anträgen und wäre die Chance zu zeigen, dass wir Piraten eben keine Politik mehr machen wollen, die im nationalistischen Sandkasten stattfindet. Danke sehr. Liebe Piraten, wir stehen hier oben als Vertreter der AG Außenpolitik und für den PA 481. Wir haben diesen Antrag gemeinsam in langer Arbeit und über viele Stationen hinweg erarbeitet, um damit dem Anspruch einer piratischen Außenpolitik möglichst gut zu genügen, möglichst breitflächig anzusprechen und möglichst flexibel zu bleiben, um unseren Mandatsträgern gute Leitplanken und Leitlinien an die Hand zu geben, mit denen sie in der zukünftigen Arbeit Außenpolitik für Deutschland und für Europa und für die Welt und für die Piraten in aller Welt machen können. Ich kann mich da nur anschließen und ich würde euch bitten, für diesen Antrag zu stimmen. Also mehr will ich auch dazu nicht sagen. Ich will es nicht in die Länge ziehen. Stimmt für 481 und habt noch einen schönen Parteitag. Danke sehr. Wir machen das jetzt die beiden modularen Anträge, der 381 und der 010. Ich werde die Module jetzt nacheinander aufrufen. Also jedes Modul braucht eine Zweidrittelmehrheit und ich gehe die jetzt durch. Das Modul 0. Wer ist für Modul 0? Wer ist dagegen? Damit ist Modul 0 angenommen. Das Modul 1. Wer ist für das Modul 1, hebt bitte die Ja-Karte. Wer ist gegen das Modul 1? Damit ist Modul 1 abgelehnt. Modul 2. Wer ist für das Modul 2? Hebt bitte die Ja-Karte. Wer ist dagegen? Damit ist Modul 2 abgelehnt. Modul 3. Wer ist für Modul 3? Hebt bitte die Ja-Karte. Wer ist dagegen? Bitte die Nein-Karte. Damit ist Modul 3 abgelehnt. Modul 4. Wer ist für Modul 4? Hebt bitte die Ja-Karte. Wer ist gegen Modul 4? Hebt bitte die Nein-Karte. Damit ist Modul 4 abgelehnt. Modul 5. Wer ist für Modul 5? Hebt bitte die Ja-Karte. Wer ist gegen Modul 5? Hebt bitte die Nein-Karte. Modul 5 ist abgelehnt. Modul 6. Wer ist für Modul 6? Hebt bitte die Ja-Karte. Wer ist dagegen? Hebt bitte die Nein-Karte. Damit ist Modul 6 abgelehnt. Modul 7. Wer ist für Modul 7? Hebt bitte die Ja-Karte. Wer ist dagegen mit der Nein-Karte? Damit ist der angenommen, genau. Dann haben wir noch 018 und 481. Die werden jetzt gegeneinander approved. Der Gewinner wird abgestimmt. Wer stimmt PA 018 zu? Vielen Dank. Wer stimmt PA 481 zu? Es ist sehr eindeutig, das Bild. Damit stimmen wir den 481er ab. Wer ist für PA 481? Ja, vielen Dank. Wer ist dagegen, hebt bitte die Nein-Karte. Damit ist der Antrag angenommen. Wir haben noch den PA 381 mit Modul 1. Wer ist für das Modul 1 von PA 381? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Damit ist der abgelehnt. Er braucht eine Zweidrittelmehrheit. Das war 50%. Wir fordern den Fotobeweis. So, wer ist für das Modul 1 des PA 381? Das sind mehr als gerade, okay. Ihr wollt mich trollen, oder? Ihr wollt mich trollen mit Absicht. So, wer ist dagegen? Ja, dann jetzt ist er angenommen. Ich möchte aber übrigens deutlich sagen, es war gerade ein wesentlich anderes Bild bei der ersten Abstimmung. Das bestätigen mir hier alle auf der Bühne. So, wir stimmen jetzt erst die beiden Anträge gegeneinander ab und der Gewinner dieser Stichwahl wird dann nochmal abgestimmt und braucht dann eine Zweidrittelmehrheit. Ist das klar soweit? Denke schon. Gut, dann jetzt erst die Stimmen für, wer möchte, dass SAA 038 abgestimmt wird? Mhm. Und wer möchte, dass SAA 052 abgestimmt wird? Wir stimmen also SAA 038 ab. Gut, dieser Antrag braucht eine Zweidrittelmehrheit. Wer ist dafür? Jetzt bitte die Ja-Karten. Mhm. Wer ist dagegen? Bitte die Nein-Karten. Der Antrag ist angenommen. Okay, wir machen weiter mit PA 199. Ich bitte die Antragsteller, ihn vorzustellen. Johannes von der AG Energiepolitik. Ja. Der wesentliche Grund, warum wir den Antrag abgetrennt haben von den umweltpolitischen Zielen, ist, dass es wir bei den umweltpolitischen Zielen das Verfahren gehabt haben, einen vollständigen Konsens zu erreichen. Und da es noch Diskussionen gab, war der Kompromiss, diesen Antrag abzutrennen. Warum finden wir eine Vorsorge gegen einen Rückgang der Ölversorgung notwendig? Das liegt daran, dass die großen Ölquellen schon vor langer Zeit gefunden worden sind. Der Löwenanteil vor über 40 Jahren. Es wird auch in Zukunft noch Öl gefunden, aber es ist absehbar, dass es zurückgeht und das wird zu einem Rückgang der Förderung führen. Und wann das genau passiert, wissen wir nicht, aber es braucht eine langfristige Vorbereitung dafür. Im Wesentlichen geht es bei diesem Antrag, dass wir anerkennen, dass fossile Energieträger endlich sind. Das ist in der deutschen Bundespolitik noch nicht so richtig angekommen. Die einzigen, die es mal auf die Tagesordnung gebracht haben und abgebügelt wurden, waren die Grünen. In dem Sinn ist auch die Diskussion um den Atomausstieg ist zum Teil eine Scheindiskussion, denn der größte Teil der Primärenergie, die wir verbrauchen, ist immer noch fossil. Und dafür müssen wir weg. Und ich denke, so schnell wie möglich. Das Wichtigste ist, im Transport- und Verkehrsbereich davon wegzukommen. Also wir müssen uns verabschieden von der fossilen Energie. Mehr heißt das nicht. Wir erkennen die Endlichkeit der fossilen Energieträger am Beispiel des Öls, was uns jetzt schon seit 2007 die Preise nach oben drückt, an. Was wir befürworten, ist, dass wir die Situation anerkennen, dass wir Maßnahmen diskutieren. Wir wollen, dass es eine gesellschaftliche Diskussion gibt, was eigentlich die Situation ist, was uns bevorsteht, weil mit dem Rückgang der fossilen Energien ist die Grundlage der industriellen Zivilisation, die wir haben, nicht mehr sichergestellt. Und das betrifft auch fast unser gesamtes Wirtschaften. Und deswegen ist es ein wichtiger Punkt und deswegen sollten wir diese Tatsache, diese Aussicht nicht verleugnen, sondern wir sollten uns damit auseinandersetzen. Und ich denke, das können wir als Partei in die Gesellschaft bringen. Das ist wichtig. Energie als Produktionsfaktor hat auch eine hohe Relevanz für die AG Wirtschaft. Ich bitte um ein Meinungsbild hier im Saal. Wer ist der Meinung, wer lehnt diesen Antrag unabhängig von der folgenden Diskussion ab? Einfach nur, weil wir ihn eigentlich nicht behandeln wollten. Und wer ist deswegen auch gleichzeitig der Meinung, dass wir hier auf die Diskussion verzichten können? Vielleicht als Hinweis für die Redner. Ich bitte um das Kartenzeichen. Wer würde diesen Antrag ablehnen? Der hebe bitte jetzt die Karte. Wer diesen Antrag annehmen würde, hebe bitte jetzt die Karte. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild leicht positiv ausgeht. So, dann kommen wir zur Abstimmung über den PA 199. Oder wollen die Antragsteller noch ein Schlusswort haben? Wer für diesen Antrag ist, hebe bitte jetzt die gelbe Karte. Wer dagegen ist, hebe bitte jetzt die blaue Karte. Dieser Antrag ist nicht angenommen. Wir kommen zum Satzungsänderungsantrag 42, Verteilung der Parteifinanzierung. Konkurrierend dazu Satzungsänderungsantrag 62, Verteilung der Parteienfinanzierung. Antragsteller von 42 ist Swanhild Götze. Swanhild, bitte stell deinen Antrag vor. Wir bekommen jedes Jahr ein bisschen Geld vom Staat, aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Es werden für das Jahr 2012, erwarte ich, ungefähr 650.000 Euro. Von diesen 650.000 Euro werden 550.000 Euro etwa direkt an die Landesverbände ausgezahlt werden, die bereits Landtagswahlen hatten. Das bedeutet, es bleiben 100.000 Euro übrig, die an die Bundeskasse gehen. Und von diesen 100.000 Euro sollte eigentlich eine Verteilung auch an die restlichen Landesverbände gehen. Wenn wir nichts tun, werden 5 Landesverbände keinerlei Mittel aus der Parteienfinanzierung erhalten. Und deshalb haben wir uns gemeinsam mit dem Finanzrat, mit den Mitgliedern auf dem Verwaltungstreffen haben wir uns lange darüber unterhalten. Und der Finanzrat selber hat keinen Beschluss gefasst, obwohl es vorgesehen ist in der Satzung. Aber viele Mitglieder des Finanzrats haben mehrheitlich beschlossen und auch die Verwaltungspiraten, auch die haben dafür gestimmt, dass ihr bitte entscheiden mögt, dass von den 550.000 Euro, die direkt an die Länder gehen, dass die bitte 50% ihrer Mittel an uns zurückzahlen, damit wir das Geld gleichermaßen verteilen können. Denn wir haben in 2013 Bundestagswahlen. Und es kann nicht angehen, dass in 4 Landesverbänden ganz viele Plakate stehen und dass 5 Landesverbände kein einziges Plakat aufstellen können. Und deshalb möchte ich euch bitten, für die Änderung für den Satzungsänderungsantrag 42 diesen anzunehmen, damit wir das Geld gleichermaßen verteilen können und damit wir überall Plakate aufstellen können. Geo-Antrag auf Meinungsbild. Wer würde diesen Antrag annehmen? Wer würde diesen Antrag ablehnen? Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild stark positiv ausgeht. Ja, hallo. Der Antrag von Swanhild sieht vor, dass der Bundesvorstand entscheidet unter Berücksichtigung der Empfehlung des Finanzrats. Der Antrag vom Albert, der ich nicht bin, sieht vor, dass der Finanzrat entscheidet und sieht einen Verteilschlüssel vor für den Fall, dass der Finanzrat sich noch nicht einigen kann. Der Antrag von Swanhild, man möge mich korrigieren, richtet sich nach Fläche und nach Einwohnerzahl. Der Antrag vom Albert Barth hat auch noch eine Leistungskomponente, das heißt, es zählt nicht nur die Eigenschaften vom Bundesland, sondern eben auch Wahlergebnisse. Könnt ihr durchlesen, könnt ihr für gut befinden, könnt ihr auch für nicht gut befinden. Vielen Dank. Ich habe einen Geo-Antrag auf ein Meinungsbild. Wer würde den SEA 62 annehmen, der hebe bitte jetzt die Karte. Wer ihn ablehnen würde, hebe bitte jetzt die Karte. Ich stelle den Antragsteller mit, dass das Meinungsbild stark negativ ausgeht. Gut, wir haben hier zwei konkurrierende Anträge. Wir stimmen jetzt erst einmal darüber ab, welchen wir behandeln wollen. Das machen wir im Approval. Ihr könnt also für einen, für beide oder für keinen stimmen. Als erstes bitte ich um das Kartenzeichen. Wer den SAA 42 behandeln will, hebe bitte jetzt die Karte. Dankeschön. Wer den SAA 62 behandeln will, hebe bitte jetzt die Karte. Wir behandeln demnach den SEA 42. Wie sieht es mit dem Geo-Antrag auf geheime Abstimmung aus? Ist der? Dann wird das geheim abgestimmt und ich übergebe an den Wahlleiter. Wer für den Antrag stimmt, kreuzt bitte die Nummer 1-Ja an. Wer gegen den Antrag stimmt, kreuzt bitte 2-Nein an. So, und dann erkläre ich die Wahl für eröffnet. Abgegebene Stimmen hatten wir 1128. Davon waren 1101 gültig. Mit Ja gestimmt haben 556 Piraten, mit Nein gestimmt haben 518 Piraten. Die Zweidrittelmehrheit wurde verfehlt. So, dann machen wir jetzt weiter. Wie gesagt, bis 15.30 Uhr machen wir jetzt noch Satzungsänderungsanträge. Der nächste Antrag, der verhandelt wird, ist der Satzungsänderungsantrag 005 zur Antragshürde. Der Antragsteller ist Ron. Ist er in der Nähe? Kann er bitte kommen und den Antrag vorstellen? Viele von euch sind heute zum ersten Mal auf einem Bundesparteitag. Andere waren schon in Bingen und in Chemnitz. Dort haben wir gelernt, dass es viele Probleme gibt bei entsprechenden Satzungsänderungsanträgen oder auch Programmanträgen. Deshalb ist die Idee dieses Satzungsänderungsantrags entstanden, den wir schon 2010 entwickelt haben und 2011 eingereicht haben. Auch in Neumünster war er auf der Tagesordnung, ist nur durch einen formalen Fehler am Ende hinten runtergefallen. Deshalb habe ich nochmal eingereicht mit einer Formulierung, damit er nicht dazu führt, dass einige Anträge heute nicht behandelt werden können. Also ich habe eine Formulierung eingeführt, damit erst nach dem Parteitag zur Geltung kommt. Wir hatten mehrere Probleme. Einmal, dass wir Anträge haben, wo wir keinen Antragsteller haben. Das haben wir heute auch, gestern auch einmal gehabt, dass ein Antrag dran ist und wir haben niemanden, der den Antrag persönlich vertritt. Ein anderes Problem ist, dass Anträge eingereicht werden, bei dem nicht klar ist, was möchte der Antragsteller. Möchte er das Parteiprogramm ändern, möchte die Satzung ändern, möchte er das Wahlprogramm ändern, das ist ein Positionspapier oder was auch immer. Nächster Punkt ist, dass viele Anträge nicht unbedingt ausgereift sind und es helfen würde, wenn wir dort ein Quorum hätten. Also die 9 Wörter, die ich in den Paragraph 12 Absatz 2 einfügen möchte, würde in der Konsequenz bedeuten, dass im Wortlaut beantragt werden muss, was tatsächlich gewollt wird vom Antragsteller. Und dass es 5 Piraten sein müssen. Nach der Erfahrung von heute würde ich schon fast sagen, dass es zu wenig ist. Aber es wäre der erste Schritt, dort eine Regelung einzuführen. Und es sind 5 Antragsteller, nicht Unterstützer. Dann nur, dass das klar ist, weil hier soll ja auch das Problem gelöst werden, dass wir tatsächlich auch einen Antragsteller vor Ort haben. Also die Wahrscheinlichkeit wird einfach erhöht, dadurch, dass es mehrere Antragsteller ist. Die Idee dahinter ist auch, dass wenn ich einen Antrag entwickle, dass ich mir wirklich noch 4 weitere suchen muss, und dadurch die Qualität der Anträge auch steigt, weil jeder dann mit der Konsequenz rechnen müsste, dass er hier oben steht, um diesen Antrag auch zu vertreten. Und ich bitte da jetzt für Unterstützung dieses Antrages, damit wir in Zukunft ein paar bessere Anträge haben. Was mir gestern schon gefallen hat, war, dass wir wirklich bei vielen Anträgen mehrere Antragsteller auch hier oben hatten. Und es wäre schön, wenn das in Zukunft bei allen Anträgen so wäre. Gut, vielen Dank für die Vorstellung dieses Antrages. Es ist ein GO-Antrag auf Meinungsbild eingegangen. Meinungsbild zu diesem Antrag. Wer würde diesem Antrag jetzt zustimmen in diesem Augenblick? Wer wäre dafür? Dankeschön, die Ja-Karten runter. Wer wäre dagegen? Das Meinungsbild ist ganz eindeutig positiv. Vielen Dank. Ja. Du hast noch die Möglichkeit für ein Abschlussstatement. Bitte schön. Also im Prinzip ist das ja ein extrem kleines Quorum, was hiermit eingereicht durch die Satzungsänderung geschaffen wird. Dieses Quorum kann man durch irgendwelche Treffen auf Mambeln, auf Stammtischen oder sowas erreichen. Das, was hier gerade gesagt wurde, dass wir ein 200-Augen-Prinzip hätten durch die Antragsreihenfolge, das stimmt so nicht, weil erst im Nachhinein, nachdem die Anträge eingereicht werden, muss man ja alle Anträge durchgehen. Durch die Satzungsänderung würden ja schon im Vorfeld die Anträge reduziert, sodass man nicht über alle Anträge gehen muss. Also nicht diese 200 Augen tatsächlich alle Anträge lesen müssen. Das ist schon im Vorfeld die Antragsmenge reduziert wird. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag 005 zur Antragshürde. Bitte zunächst nur die Ja-Karten. Wer würde diesem Antrag zustimmen? Nein, wer stimmt diesem Antrag zu? Wer ist dafür? Vielen Dank. Und jetzt nur die Nein-Karten. Die Zweidrittelmehrheit ist erreicht und der Antrag ist angenommen. Vielen Dank. So, dann machen wir jetzt tatsächlich weiter in der Tagesordnung und zwar mit den programmatischen Anträgen. Der nächste Antrag, der vorliegt, ist schon oben auf dem Beamer. Das ist der Antrag PA 098, Grundsatzantrag zu Europa. Okay, Europa wurde uns lange angekreidet. Warum ist der Antrag wichtig? Wir brauchen natürlich einen Grundstein, worauf wir danach unsere praktischen Anträge füßen wollen. Was ist jetzt an dem gut, was ist jetzt besonders? Wir haben den einfach strukturiert, drei Absätze. Was will ich daraus hervorheben? Wir sind die Mitmachpartei. Deswegen für mich das wichtigste Wort im ersten Absatz ist das Wort aktiv. Wir sagen, die Menschen müssen beteiligt werden und zwar nicht von oben, wir fragen euch mal, sondern genauso wie bei uns, die Leute müssen mitmachen, um dieses Kontinent, diese Union zu gestalten. Müssen sie selber einbringen. Natürlich müssen die Gelegenheit zu bekommen, aber das reicht nicht, ab und zu mal ein Referendum zu machen oder sowas. Im zweiten, letzter Satz. Europapolitik ist keine Außenpolitik. Das ist so. Wenn Deutschland mit Frankreich redet, ist es keine Außenpolitik. Dann reden diese beiden Länder als Partner miteinander. Außenpolitik fängt an, wenn die beide entscheiden, was sie mit Libyen oder Syrien machen wollen. Und als letztes, diese Union muss endlich eine wehren. Gleiche Rechte müssen für alle gelten. Deswegen brauchen wir eine Verfassung. Es gab schon mal einen Anlauf, ist gescheitert. Wir brauchen aber für dieses Kontinent, für diese Union eine Verfassung. Diese soll gemeinsam erarbeitet werden. Siehe das, was ich gerade gesagt habe mit Beteiligung. Wir präzisieren das auch in diesem Absatz mit der Bürgerbeteiligung. Und zwar, auf alle Ebene soll es transparent, einfach zu wahrzunehmen, kostenfrei gestaltet werden. Komme ich dazu zu erklären? Egal. Warum das Ganze? Weil dadurch, dass wir die Bürger wieder einholen, haben wir für alle eine positive Erfahrung mit der Union und die brauchen wir. Genau Frankreich, wo ich herkomme, genau wie Deutschland, mein Gastland, braucht Europa, um weiter diesen Wohlstand, diesen Luxusleben, den wir genießen, verglichen mit anderen Weltzonen, zu genießen und fortzuentwickeln. Vielen Dank. Jetzt hatten wir noch einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Wer ist für respektive gegen die Annahme dieses Antrages im Meinungsbild? Wer würde für diesen Antrag stimmen? Zunächst nur die Ja-Karten. Vielen Dank. Und jetzt nur die Nein-Karten. Das Meinungsbild ist sehr deutlich überwiegend positiv. Vielen Dank. Dann bekommen jetzt die Antragsteller die Möglichkeit für ihr Abschlussstatement. Ihr habt 2 Minuten Zeit dafür. Bitte sehr. Dieser Antrag ist nicht das, was für uns Europaprogramm ist. Dieser Antrag ist die Baugrube für ein Haus, das wir bauen wollen. Ein Haus Europa. Der nächste Schritt, die Wände, die hochgezogen werden sollen, die müssen wir natürlich noch hinstellen. Natürlich muss was zum Euro gesagt werden. Aber diese Wände stehen da, die stehen auch schon in der Pipeline für die nächsten Anträge, sind nur in diesem Parteitag nicht rangekommen. Meine Bitte, stimmt diesen Antrag zu und bitte gebt uns auch in Bingszeit die Wände mit euch zusammen hochzuziehen im Streit um die verschiedenen Punkte, damit wir dann für die Europawahl 2014 ein Haus haben, wie wir Europa haben wollen. Und dann machen wir das auch mit der Mitmache, wenn ihr Interesse habt. Wir sind die AG Europa, wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch. Guckt ins Wiki, ihr findet uns, wir sehen uns dann. Ciao. Gut, vielen Dank für das Abschlussstatement zu diesem Antrag. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag PA 098, Grundsatzantrag zu Europa. Es ist ein Programmantrag, er bräuchte die Zweidrittelmehrheit. Wer ist für die Annahme dieses Antrages? Bitte zunächst nur die Ja-Karten. Dankeschön. Wer ist für dagegen? Nur die Nein-Karten? Geil. Das war ziemlich eindeutig. Der Antrag ist sehr eindeutig angenommen. Also wir würden jetzt als nächstes den Antrag PA 140 zur Gesundheitspolitik behandeln. Ich bitte einen Antragsteller oder die Antragsteller auf die Bühne. Hier sind eingetragen Birgit Schmidtmeier, Reinhard Schaffert, Norman von Sternberg und Wolf-Dietrich Trenner für die AG Gesundheit. Ja, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ihr habt heute die Chance, das Thema Gesundheitspolitik zum ersten Mal im Grundsatzprogramm der Piratenpartei zu verankern. Zu dem Zweck haben wir einen Antrag mitgebracht, an dem sehr viele Menschen aus unterschiedlichen AGs sehr lange gearbeitet haben. Wir haben diesen Antrag in drei Bereiche unterteilt. Das ist zum einen die Gesundheitsbildung, die Gesundheitsversorgung und auch die Finanzierung von dem Ganzen. Was ja allerdings wie ein roter Faden durch diesen ganzen Antrag zieht, ist, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht die Gewinnerzielung. Der Antrag ist auch als ein Paket gestellt, also nicht modular, weil uns wichtig war, dass das Ganze rund wird. Ja, ich habe gestern gelesen, der Mensch im Mittelpunkt der Gesundheitspolitik, das sei ja ein Allgemeinplatz. Das ist kein Allgemeinplatz, weil in der jetzigen Gesundheitspolitik geht es letzten Endes um Finanzen und die Verteilung der Finanzmittel. Es geht darum, wer das Stück vom Kuchen bekommt. Und den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, die Gesundheit des Menschen und den Patienten, dass es in der Gesundheitspolitik Ziel ist, die Gesundheit der Menschen zu verbessern, das ist ein wirklich neuer und wirkungsvoller Schritt. Wir haben ein Gesundheitssystem, das erhebliche Ressourcen dieser Gesellschaft in Anspruch nimmt. Die Qualität des Gesundheitssystems wird als hervorragend behauptet. Sichere Erkenntnisse darüber gibt es weniger. Wenn es um Qualität geht, wird die hauptsächlich definiert von den Kassenärzten, den Kassenzahnärzten, den Krankenhäusern und den Krankenkassen, also denen, die finanzielle Interessen am System haben. Die einen wollen nicht erwischt werden, wenn sie schlechte Qualität leisten, und die anderen wollen, dass diese Qualität, die geleistet wird, möglichst wenig kostet. Uns geht es in diesem Antrag darum, die Perspektive der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen zu verändern, auch von der Patientensicht heraus, also zu prüfen, wie sieht es im Ergebnis aus? Führen die Behandlungen, die bei Patienten durchgeführt werden, zu den gewünschten Ergebnissen? Geht es den Leuten hinterher besser oder ist tatsächlich nur Geld ausgegeben worden? Ein Beispiel dazu, das ziemlich schmerzhaft ist, wird euch Norman jetzt noch erzählen. In Deutschland geben wir über 40.000 Euro im Laufe eines Menschenlebens für Zahnmedizin aus. Trotzdem haben die Deutschen im internationalen Vergleich bei weitem nicht die besten Zähne. Mit Gummibärchen Karies heilen, hat ein Washingtoner Kinderarzt propagiert. Es gibt Wirkstoffe, zum Beispiel das. Die Zeit ist vorbei. Ich habe dir das Wort entzogen, denn die Zeit, euren Antrag vorzustellen, ist vorbei. Vielen Dank für die Vorstellung des Antrages. Es gibt einen GO-Antrag auf Meinungsbild zu diesem Antrag PA 140 zur Gesundheitspolitik. Dann fragen wir jetzt das Meinungsbild ab. Wer wäre Meinungsbild für die Annahme dieses Antrages? Bitte zunächst nur die Ja-Karten. Vielen Dank. Wer wäre Meinungsbild gegen die Annahme dieses Antrages? Das Meinungsbild ist ganz eindeutig positiv. Dankeschön. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euer Abschlussstatement zu halten und dafür habt ihr 2 Minuten Zeit. Bitte schön. Ja, vielen Dank für eure Anregungen und auch für die Kritik. Es ist ein Grundsatzantrag. Es gehört ins Grundsatzprogramm. Nach dem Bundesparteitag ist vor dem Bundesparteitag. Wir arbeiten selbstverständlich weiter. Und wir arbeiten selbstverständlich auch konkrete Dinge aus. Es gibt auch schon eine Reihe konkret ausgearbeiteter Anträge, die halt ein bisschen weiter hinten auf der Tagesordnung stehen. So ist das hier bei den Piraten, das ist aber auch okay so. Gut, vielen Dank für dieses Abschlussstatement. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen Antrag. Das ist ein Antrag zum Grundsatzprogramm und bräuchte eine Zweidrittelmehrheit. Bitte zeigt mir an, wer ist für die Annahme des Antrages PA 140 zur Gesundheitspolitik? Nur die Ja-Karten. Wer ist für die Annahme dieses Antrages? Vielen Dank. Jetzt die Nein-Karten. Wer wäre dagegen? Dieser Antrag hat ganz eindeutig die Zweidrittelmehrheit erreicht. Ja. Vielen Dank. GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Es möge jetzt sofort der Antrag PA 582 vorgezogen werden. Wer aus dem Kopf weiß, welcher Antrag das ist, bekommt einen Lolli. Das ist der Zeitreisenantrag. So. Gut. Kommen wir zur Abstimmung über diesen GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Wer ist für die Änderung der Tagesordnung, sodass der Antrag PA 582 jetzt sofort vorgezogen und behandelt wird? Nur die Ja-Karten. Dankeschön, jetzt nur die Nein-Karten. Der Antrag ist mit einer leichten Mehrheit angenommen. Das bedeutet, dass wir jetzt sofort über den Antrag PA 582 verhandeln. Der Antragsteller steht schon am Mikrofon. Ich habe einen Antrag gestellt, dass wir die Zeitreisentechnologie entwickeln innerhalb der nächsten 10 Jahre. Das wird es uns ermöglichen, Dinge wie die hier in Bochum passiert sind, irgendwelche verkackten GO-Battles statt Programmen oder einen schlechten Antrag zur ständigen Mitgliederversammlung und andere Sachen zu fixen. Wir haben dadurch die Möglichkeit, eine Partei zu werden, die vor dem Parteitag die Anträge liest, versteht und beschließt. Das ist hier nicht passiert. Wir haben hierfür, ich glaube, 20.000 Euro eine Werbeveranstaltung gemacht, dafür, warum diese Veranstaltung nicht funktioniert. Ich hoffe, beim nächsten Parteitag ist ein ordentlicher Antrag für eine ständige Mitgliederversammlung, wie es zum Beispiel in Italien gerade passiert. Ruhe im Saal. Bei dem wir... Wie viele Minuten habe ich denn noch? Ich bitte um Ruhe. Der Antragsteller stellt gerade seinen Antrag vor. Der Antrag ist selbsterklärend. Danke. Der Antrag ist selbsterklärend. So. Zunächst ein GO-Antrag auf Meinungsbild zu diesem Antrag. Wer wäre für die Annahme dieses Antrages? Ich bitte um Kartenzeichen. Zunächst nur die Ja-Karten. Wer wäre für die Annahme dieses Antrages im Meinungsbild? Vielen Dank. Jetzt nur die Nein-Karten. Das Meinungsbild ist sehr durchmischt, aber doch leicht positiv. Wer möchte noch dazu sprechen? Bitte bewegen. Ja. Ich möchte die anwesenden 2000 Piraten im Saal bitten, jetzt nicht alle sich auf der Redeliste einzureihen. So viele Argumente gibt es gar nicht, dass jedem von euch noch was Neues einfällt. So, wer ist jetzt der Letzte auf der Liste? Herr Lauer ist unterwegs. Gut, du bist... Heiko, willst du auch reden oder läufst du nur? Du willst irgendwie laufen. Gut, Christopher Lauer ist der Letzte auf der Redeliste. Danach ist die Redeliste geschlossen. Und ich bitte um Ruhe im Saal. Und wir eröffnen jetzt die Verhandlungen über diesen Antrag. Jeder hat eine Minute Zeit. Der Erste, bitte. Bitte seid ruhig. Vielen Dank. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass es ein Spaßantrag ist. Wir hatten unseren Spaß. Ruhe bitte, Ruhe. Danke. Und ich denke, wir sollten uns klar machen, wenn wir diesen Antrag hier jetzt beschließen, dann, oh Wunder, steht er in unserem Wahlprogramm. Und zwar in unserem offiziellen, ernsthaften Wahlprogramm. Mit dem wir zur Wahl antreten. Und die Bürger werden diesen Antrag lesen und sie werden sich darüber Gedanken machen. Und sie werden sich auch Gedanken machen, ob wir den ernst meinen. Und sie werden sich auch Gedanken machen, ob wir als Partei ernst zu nehmen sind. Und vor allem, die werden zu einem anderen Schluss kommen als viele hier. Also über das Meinungsbild bin ich relativ schockiert gewesen, weil das Meinungsbild hat gesagt, dieser Antrag wird angenommen. So, der Nächste bitte. Ja, ich möchte mal sagen, ich bin ja aus der Zukunft hergeschickt worden, aus dem Parteitag 2040. Und... Ich bin mit dem Auftrag hergekommen, euch davor zu warnen, diesen Antrag anzunehmen. Bitte, Ich bitte ausdrücklich darum, herkömmliche Technologie zu verwenden, die zur Verfügung steht, wie eine Urabstimmung, Briefe oder sonstiges Gedöns. Zukunftstechnologie bloß nicht anwenden. Ihr habt mich auch mit Zahlungsmitteln dieser Zeit ausgestattet, um die Redezeit, die ich hier verwende, bezahlen zu können. Vielen Dank. Der nächste bitte. Nee, ja doch. Bitte schön. Ja. Sag mal, wollt ihr ernsthaft alle eure Großväter umbringen? Nee, jetzt aber mal ernsthaft. Ich finde, es gibt für Klamauk gibt's ja noch die Partei von dem Herrn Sonneborn. Und es sind Doppelmitgliedschaften eigentlich deutlich erlaubt. Ich denke, wir sollten hier ernsthaft programmatisch arbeiten. Und wer will, geht dann zu einer Klamauk-Partei. Und da kann man dann über Zeitreisen reden. Dankeschön. Die nächste bitte. Ich finde diesen Antrag wunderbar. Ich habe nur ein kleines Problem damit, wie der GO-Antrag gestellt wurde. Ich hätte es lieber gehabt, wenn wir beschlossen hätten, das gestern abzustimmen. Dankeschön. Der nächste bitte. Der Antrag hätte, also wenn der angenommen wird, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir sind dann eine besondere Partei. Wir können uns damit gut profilieren. Und deswegen bitte ich darum, dass der Antrag angenommen wird. Vielen Dank. Die nächste bitte. Also wenn der Antrag ernsthaft gemeint ist, finde ich das unmöglich. Du musst näher ans Mikro, man versteht dich nicht. Entschuldigung, ich finde den Antrag unmöglich, weil wir jetzt hier Zeit verschwenden. Ich habe auf der Straße schon Ich habe auf der Straße schon Probleme, mich nicht als Spaßpartei hinzustellen. Und wenn so ein Antrag gestellt wird und der angenommen wird, dann weiß ich nicht, wie ich weiterhin Straßenpolitik machen soll. Ja, das tut mir wirklich leid, es ist unmöglich. Und Zeitverschwendung. Danke, der nächste bitte. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Endlich habe ich eine Partei gefunden, die mich unterstützt. Endlich die Philosophie von Doc Brown in die Tat umzusetzen. Lasst uns es beschließen. Es ist so geil. Dankeschön, die nächste bitte. Ich bin dafür, weil Ehrenamt und Parteiarbeit muss Spaß machen dürfen. Außerdem ist es absolut ungefährlich, weil wir werden unseren Körper nicht mitnehmen können, solange wir nicht in der Lage sind, die Quanten zu berechnen und die Oberflächenspannung der Atome mit mentaler Kraft aufzulösen. Danke. Der nächste bitte. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Von daher hat dieser Antrag durchaus ganz sympathische Züge. Ich persönlich kann dem Antrag aber leider erst dann zustimmen, wenn der Antragsteller auch in der Lage ist, die Zeitmaschine vorzustellen und sie entsprechend an sich selber auszuprobieren. Bis dahin warte ich dann noch. Das war jetzt eine Frage. Dankeschön. Der nächste, bitte. Ich möchte die Anregung aufgreifen. Für mich gibt es schon Zeitmaschinen. Und Leute, ich weiß, ihr werdet Puppen aufnehmen und ich werde der neueste Kanzlerkandidat der Piraten. Und ich möchte, dass ihr auch Zeitmaschinen machen könnt. Und damit ihr so viel wisst, wie die Puppen wissen, Zeitmaschinen auch für Menschen. Und Marvin wird Kanzler der Piraten. Dankeschön. Der nächste bitte. Eine Frage an den Antragsteller. Warum warst du gestern nicht da? Ins Mikro sprechen. Also eine Frage an den Antragsteller. Warum war er gestern nicht da? Gegenfrage, der Antrag oder ich? Ganz kurz, wir haben noch einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Das Meinungsbild lautet folgendermaßen. Bist du durch irgendwelche Argumente von deiner Meinung zum PA 582 abzubringen? So, bitteschön. Wer sich noch abbringen lässt durch Argumente, zeigt mir die Ja-Karte. Wer das nicht glaubt, die Nein-Karte. Wer ist dafür, respektive dagegen? Zunächst nur die Ja-Karten, nur die Nein-Karten. Das Meinungsbild fällt eindeutig negativ aus. Vielen Dank. Der nächste auf der Redeliste, bitte. Ja, hallo, ich bin Svante aus Wolfsburg und ich kann euch sagen, der Antrag ist vollkommen überflüssig, denn die Stadtverwaltung Wolfsburg verfügt bereits über die Zeitreisentechnologie und kann Bürgermeister, die bereits abgewählt sind, Leute verpflichten lassen während der Ratssitzung. Wir brauchen diesen Antrag also nicht, die Technologie existiert, melde dich bei der Stadt Wolfsburg. Ich habe bereits dort einen Antrag gestellt, dass sie allen interessierten Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Danke. Danke, der nächste bitte. Ja, also mir fehlt bei dem Antrag irgendwie so der Weitblick, also welche ökologischen Konsequenzen hat das ökonomisch. Und ich weiß auch gar nicht, was da passieren soll. Und ich gehöre ja eigentlich so der Generation Harry Potter an, sprich so in 90er Jahren geboren. Und ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber da wird halt immer davor gewarnt, dass man sich so selbst absticht oder irgendwelche Sachen, wenn man sich nochmal über den Weg läuft. Und ich finde, wir sollten den Antrag vertagen aufs nächste Mal und eine eigene Arbeitsgemeinschaft dafür machen, die das Ganze nochmal durchplant und halt auch Studien vorstellt. Dankeschön. Der nächste bitte. Wir wollen als vernünftige, kluge Politiker uns etablieren in Deutschland. Und wenn wir jetzt so eine Nummer ins Wahlprogramm schreiben... Lauter! Wenn wir so eine Nummer ins Wahlprogramm schreiben und wir als vernünftige, kluge Politiker in Deutschland wahrgenommen werden wollen, dann gibt es viel zu viele Menschen, die das missverstehen und sich denken, was für ein Haufen Spinner. Das macht keinen Sinn. Ich habe mal eine richtig wichtige Durchsage. Ja, Moment. Dankeschön. Der nächste bitte. Ich grüße euch. Also dieser Antrag, das ist so, er geht leider nicht auf die Gefahren ein, die Gefahren durch Zeitreisen, durch Paradoxien etc. Deswegen würde ich euch davor warnen, diesen Antrag anzunehmen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass gerade Politik auch mit ein bisschen Spaß betrieben werden muss. Man braucht es, um sich zu motivieren, um die Sache auch locker zu nehmen. Wenn wir zu verkrampft sind, dann bringt es auch nichts. Deswegen, ja, etwas dafür, etwas dagegen. Gut, vielen Dank. Live long and prosper. Okay, ganz kurz, das war der 15. Redner. Wir haben einen GO-Antrag auf Schluss der Debatte. Zunächst nur die Ja-Karten. Wer ist dafür? Wer ist für Schluss der Debatte? Dankeschön, jetzt nur die Nein-Karten. Der GO-Antrag ist angenommen. Die restlichen Redner werden nicht mehr gehört. Allerdings bekommt der Antragsteller noch die Möglichkeit für sein Abschlussstatement. Du hast 2 Minuten Zeit. Bitte schön. Ich fand es sehr erschreckend, dass sich fast 42 Leute an der Schlange angestellt haben, um über diesen Antrag zu diskutieren. Ich bin trotzdem dafür, dass wir ihn annehmen. Danke. Gut, vielen Dank für dieses Abschlussstatement. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag PA 582 Zeitreisen. Das ist ein Antrag zum Wahlprogramm. Er würde die Zweidrittelmehrheit benötigen. Bitte schön, zeigt mir an, seid ihr für respektive gegen die Annahme dieses Antrags? Zunächst nur die Ja-Karten. Nur die Ja-Karten. Danke, jetzt nur die Nein-Karten. Die Zweidrittelmehrheit wurde nicht erreicht. Der Antrag ist abgelehnt. Ich möchte mich aber trotzdem ganz herzlich bei euch dafür bedanken, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist gut, dass wir darüber geredet haben. Wir fahren fort in der Tagesordnung. Als nächstes wird der Antrag PA 628 zum Jugendschutz verhandelt. Der Antrag wird, da der Antragsteller nicht da ist, von Andi Popp und Michael Renner vorgestellt. Ich bitte euch auf die Bühne. Ihr habt 3 Minuten Zeit für die Vorstellung des Antrages PA 628. Bitte schön. Ich bitte um Ruhe im Saal. Hallo. Der Antrag hat das Ziel, den Jugendschutz weg vom heutigen restriktiven System, das auf Verbote basiert, zu bekommen, hin zu mehr Eigenverantwortung, zu mehr Medienkompetenz, die bei den Jugendlichen und bei den Eltern gestärkt werden soll. Der Antrag selbst begründet auf einem Positionspapier, das von den Jupis eingereicht wurde, vom Bundesvorstand als Positionspapier beschlossen wurde und will auch vermeiden, dass Jugendschutz für Zensurmaßnahmen, beispielsweise Websperren, jugendgefährdende Seiten, benutzt wird. Andi stellt jetzt die Details vor. Genau. Also der Antrag umfasst insgesamt 7 Module, die also wie gehabt geschlossen oder bei Bedarf auch einzeln abgestimmt werden sollen. Er hat eine Präambel, wie so viele Anträge auch, die halt auf die grundsätzliche Problematik, sprich also Freiheit und den digitalen Wandel eingeht. Die konkreten Forderungen sind zum ersten Aufklärung, Eigenverantwortung und Medienkompetenz. Da geht es schlicht und ergreifend darum, dass Aufklärung derzeit immer als schmückendes Beiwerk im Jugendschutz gesehen wird. Also das heißt, ja, wir machen alle Aufklärung, aber wir brauchen doch irgendwie auch Verbote und wir müssen uns eins klar machen, das Internet ist da, Verbote werden schwächer, das heißt, wir brauchen dringend mehr Bildung und Aufklärung als zentrales Element des Jugendschutzes. Weiterhin wichtig natürlich, genau, kein Missbrauch des Jugendschutzes zu Zensurzwecken. Wir erleben das jetzt bereits. dass quasi zum Beispiel Filtermechanismen etabliert werden sollen, um den Jugendschutz durchzusetzen. Ich denke, da sind wir uns einig, dass wir das als Piraten absolut ablehnen müssen. Und es gibt auch die Forderung, das ist wohl jetzt die progressivste Forderung, dass man individuelle Regelungen statt einheitliche Alterseinstufungen trifft. Es geht im Wesentlichen darauf hinaus. Wir Piraten stellen das Individuum sehr stark ins Zentrum. Das heißt, wir müssen auch den individuellen Entwicklungsstand eines Jugendlichen berücksichtigen. Der Antrag ist hier ganz klar der Meinung, dass das durch eine verbindliche Alterseinstufung nicht machbar ist, sondern dass das durch die einzigen Personen, die sowohl sozial als auch verfassungsgemäß in der Lage sind, den Entwicklungsstand des Jugendlichen zu beurteilen, zu entscheiden ist, und das wären die Eltern. Und das letzte Modul sagt, dass Regelungen ausschließlich auf wissenschaftlicher Grundlage erfolgen sollen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass durch sehr seltsame Ansichten, zum Beispiel bei Computerspielen, immer wieder gesagt worden ist, ja, wenn jemand von euch jetzt Counter-Strike spielt, dann läuft er nächste Woche Amok. Ich denke, wir wissen heute, dass daran nichts dran ist, aber wir wollen, dass in Zukunft nur wissenschaftliche Grundlagen herangezogen werden. Die Redezeit ist vorbei. Vielen Dank. Würde den Antrag jetzt gerne annehmen. Meinungsbild, wenn wer das mit Ja beantworten kann, bitte die gelbe Karte. Und wer kann das mit Nein beantworten, bitte die Nein-Karte. Ich gebe den Antragsteller mit, es ist ein sehr positives Bild. Ja, vielen Dank. Zuerst mal kurz zur Kritik, dass es wischiwaschi wäre. Ich kann immer noch erneut betonen, es ist ein Grundsatzprogrammantrag. Ein Grundsatzprogramm soll meiner Meinung nach Grundsätze festlegen, keine Maßnahmen. Auch verstehe ich die Kritik, dass Eltern ihre 8-jährigen Kinder nicht in Castingshows stecken sollen, aber damit beschäftigt sich dieser Antrag überhaupt nicht. Der will das überhaupt nicht legalisieren, noch irgendwas. Also ich glaube, das tut hier nichts zur Sache. Und ich möchte noch mal eine Lanze dafür brechen, diesen Antrag geschlossen anzunehmen. Auch das Ding mit der Altersfreigabe. Ich habe hier mehrfach gehört, ja, also ich habe ja auch mit 8 Jahren schon Pornos geschaut, aber ich kenne Leute, bei denen klappt das nicht. Also ich glaube, es gibt Eltern, die schaffen das nicht. Es ist okay, es gibt Fälle sicher, wo Eltern sich mit der Erziehung schwer tun. Aber ich glaube, den meisten Eltern in Deutschland kann man so viel Vertrauen entgegenbringen, dass sie in der Lage sind, ihre elterliche Erziehungspflicht wahrzunehmen, und sollte nicht im Gesetz gleich davon ausgehen, dass sie es nicht können. Der Antrag sagt auch nicht im Geringsten, dass die Altersfreigabe als solche komplett wegfallen soll. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, dem wir hier sind. Die Altersfreigabe soll weiter bestehen. Es heißt nicht, dass irgendwie ein 10-Jähriger ins Kino gehen kann und sagen, ich schaue mir jetzt Saw an. Aber es ist eine Stärkung des Erzieherprivilegs. Das gibt es bereits heute bis zu einem gewissen Maße. Aber wir wollen eben auch, dass die Eltern in Zukunft freier darüber entscheiden können, ob ihr 15-jähriges Kind in der Lage ist, zum Beispiel einen Film für 16 anzuschauen. Ich denke, so viel können wir den Eltern zugestehen. Der Michael wird das Abschlussstatement machen. Der Antrag hat nicht zum Ziel, den Jugendschutz abzuschaffen und damit die Kinder der Gewalt, dem Kommerz und den Drogen auszuliefern, sondern der Antrag hat das Ziel, den Jugendschutz an eine Welt anzupassen, die nicht mehr analog ist, und bei dieser Gelegenheit die Verbote, die Regelungen, die Gebräuche, die wir haben, gleich Wissenschaft Füße zu stellen. Deswegen bitte ich euch, stimmt für diesen Antrag am Stück. Danke. Dann kommen wir tatsächlich zur Abstimmung. Wir werden die abmachen, die es hier draufsteht, erst komplett und im Fall Ablehnung modular. Dann, wer ist für die Annahme des PA 628 komplett? Wer ist gegen die Annahme, der hebt bitte die Nein-Karte. Damit ist er angenommen. Dann der Programmantrag 084, Stärkung der Landwirtschaft, ist vom Antragsteller zurückgezogen. Möchte den Antrag jemand übernehmen? Gut, dann bitte ich dich, den Antrag vorzustellen. Hallo, der Antrag ist ja relativ kurz. Ich übernehme ihn deswegen, weil wir keinerlei Position zur Landwirtschaft im Programm haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir dazu eine Position beziehen können. Dann kommen wir zur Abstimmung des PA 084. Wir sind schon in der Abstimmung. Wer ist für die Annahme des Antrages, hebt bitte die Ja-Karte. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Die Zweidrittelmehrheit wurde erreicht. Dann rufe ich auf zur Behandlung den Programmantrag 001 074 162 167, 187192, also 001, 074, 162, 167, 187 und 192. Wir fangen an mit Programmantrag 001 und bitte den Antragsteller Jan Hemme zur Vorstellung. Ja, hallo. Wenn wir uns anschauen, was die Umfrageergebnisse sagen oder was Parteienforscher herausfinden, dann stellen wir eins fest. Die Menschen draußen schreiben uns vor allen Dingen zu, dass wir auf einem Themenfeld wirklich kompetent sind. Und das ist der Bereich Transparenz des politischen Prozesses. Und der Antrag PA001 legt auf diesem Themenfeld einen Forderungskatalog vor fürs Wahlprogramm, der es uns ermöglicht, das komplett abzudecken und den Leuten klarzumachen, was wir fordern werden nach der Bundestagswahl. Wir haben hier einen Antrag, der über längeren Zeitraum entstanden ist, der ganz klar ein Lobbyregister fordert, der die Offenlegung von Nebeneinkünften auf Heller und Pfennig fordert, der das Sponsoring von politischen Veranstaltungen begrenzen möchte, der die Alimentierung von Sponsoring auf Wendung von Unternehmen durch Steuermittel begrenzen möchte, der eine Abkühlzeit, eine sogenannte Karenzzeit für Abgeordnete, Staatssekretäre, Minister, hohe Beamte fordert, damit sie nicht sofort wie Gerhard Schröder oder Roland Koch nach dem Ende ihres Mandats in die Wirtschaft wechseln können und auf den ehemaligen Tätigkeitsfeldern Interessenkonflikte kommen. Das wollen wir alles nicht, da bin ich ziemlich überzeugt. Das habt ihr deutlich gemacht, indem ihr diesen Antrag zu eurem Lieblingsantrag gewählt habt. Platz 1 mit großem Vorsprung. Er war in allen Tagesordnungsvorschlägen dabei. Und ich möchte euch bitten, lasst uns diesen Antrag annehmen, damit wir den Bürgern draußen eine klare Ansage geben, dass sie, wenn sie sich für die Piratenpartei entscheiden, dass sie für Transparenz der politischen Entscheidungen stimmen und dass sie für die Stärkung der Demokratie stimmen. Das machen wir mit diesem Antrag und darum bitte ich euch, ihn anzunehmen, auch wenn an zwei oder drei Stellen ihr vielleicht der Meinung seid, dass er nicht weit genug geht oder dass er zu weit geht. Zerredet ihn bitte nicht. Nehmt ihn an, damit machen wir einen großen Schritt nach vorne, haben ein Wahlprogramm, wo wir auf unseren Kernkompetenzfeldern stark sind. Und das ist unser Angebot. Bitte nehmt ihn an und wir würden uns sehr freuen. Wir machen einen großen Schritt nach vorne damit. Dankeschön. Jetzt den Antrag PA074 vor, der konkurrierend ist. Antragsteller ist Soko Thomas. Abgeordnete der CDU und der FDP blockieren eine notwendige Ratifizierung. Deutschland hat zwar diese UN-Konvention 2003 unterzeichnet, aber es sind vor einer Ratifizierung diverse Änderungen im Strafgesetzbuch, aber auch im Abgeordnetengesetz notwendig. Die konkurrierenden Anträge oder die als konkurrierenden eigentlich angesetzt sind, überschneiden sich eigentlich gar nicht. Im Prinzip ist das nur der 0100 oder der 167 im Modul 7 ist der einzige Antrag, der auf das Abgeordnetengesetz eingeht. Insofern sehe ich keine direkte Konkurrenz. Mein Antrag bezieht sich komplett auf das Abgeordnetengesetz und nicht auf notwendige Änderungen im Strafgesetz. Er besteht aus drei Hauptforderungen. Einmal eine Verpflichtung, die Mandatspflichten und Rechten von Abgeordneten zu definieren. Zum Zweiten den Begriff des ungerechtigten Vorteils zu definieren. Und dritten der Hauptkern, die Annahme von Spenden durch Abgeordnete zu untersagen. Dann kommen wir zur Vorstellung des PA 162, Antragsteller Jens Seipenbusch. Ja, liebe Piraten, der Antrag, den ich stellen möchte, ist relativ kurz. Das ist folgendermaßen entstanden. Es gibt den PA 001 über Transparenz, den ihr sicherlich kennt. Und ich habe den Antragsteller gebeten, den Transparenzantrag modular zu stellen, weil ich mit einem Teil nicht glücklich bin, nämlich mit dem fünften Teil. Deswegen, ich habe den Antragsteller gebeten, aber er hat leider nicht reagiert, den modular zu stellen. Deswegen habe ich den fünften Teil weggenommen und den Antrag erneut gestellt. Das ist dies. Er ist also identisch mit dem PA001 bis auf den weggefallenen Punkt 5. Und zwar nicht deswegen, weil ich grundsätzlich gegen diese Beaufsichtigung oder gegen die Intention des fünften Teils bin, der sich im Wesentlichen damit auseinandersetzt, dass man nach Verlassen eines prominenten politischen Amtes eine Kontrolle einführen möchte, damit diese Menschen, wie zum Beispiel Gerhard Schröder, eben jetzt kein Geld von russischen Gasfirmen bekommt oder ähnliche Dinge. Das ist, glaube ich, der Geist, wenn ich das jetzt mal einfach so ohne das der Intention des Antragstellers unterstelle. Der ist auch richtig, aber ich glaube, dass diese Verfahren, was da beschrieben wird, erstens nicht wirksam sein wird, weil es gibt natürlich zahlreiche andere Möglichkeiten, Vergütungen für zuvor geleistetes politisches Einflussnehmen zu gewähren, ohne dass das in einer formalisierten Form feststellbar sei. Viel wichtiger ist aber der zweite Teil dieses Bereichs, dass ich nicht glaube, dass es zielführend ist, dass wir an dieser Stelle für diese Intention eine Art Bürokratie aufbauen, wie es da skizziert wird, um das zu formalisieren an der Stelle, weil ich an sich nicht so ein großer Freund vom Aufbauen von Zusatzbürokratie bin, die einen ungewissen Auftrag und eine nicht kontrollierte Ausweitung bedeuten. Danke euch. Dann kommen wir zur Vorstellung des PA 187 und 192. Ich bitte unbedingt, einen dieser Transparenzanträge anzunehmen. Sie sind wichtig, sie müssen ins Wahlprogramm. Ich kann nur meine Anträge noch als mögliche Alternative mit vorstellen. Sie entsprechen auch dem sächsischen Beschlusslage vom März dieses Jahres, wo wir das analog schon dort verabschiedet haben. Der Unterschied ist der, wenn es jetzt hier um den Antrag 187 geht. Mir wäre am liebsten, wenn wir den Punkt 1 des Antrages 001 durch den Antrag 187 ersetzen könnten, denn der geht etwas weiter und ist detaillierter. Erstens mal in der Definition des strafbewehrten Lobbyistenregisters. Und zum anderen, was noch gänzlich fehlt, ist der legislative Fußabdruck, wo wir ein Gebot fordern, dass schon im Gesetzgebungsverfahren mit dem ersten Kontakt zu einem Ministerium und bei der Erstellung von Entwürfen komplette Transparenz gewahrt wird. Und das ist in dem Antrag 187 detailliert definiert und wäre insofern auch wichtig, dass wir dies so beschließen, weil dann das Bild erst an der Stelle richtig rund wird. Hinzu kommt, dass in Anlehnung an die nordamerikanischen Verhältnisse nicht nur Ordnungswidrigkeiten hier begangen werden können, sondern in schweren Fällen, wo schwere Verstöße sind, auch eine Strafbewehrung gefordert wird. Soweit zum Antrag 187. Und beim Antrag 192, der geht weiter. Der geht insofern weiter, als dass nicht nur Mandatsträger hier betroffen sind, sondern alle wichtigen Amtsträger in der Bundesrepublik, nämlich auch Richter, Staatsanwälte und Beamte in gehobenen Positionen und auch Minister etc., dass die nicht nur ihre Nebentätigkeiten aufdecken müssen, sondern auch, wenn sie zum Beispiel unentgeltlich in Ausübung oder gerade wegen ihres Amtes irgendwo tätig sind. Auch das ist weitgehender und schafft mehr Transparenz und verhindert Lobbyismus im negativen Sinne. Danke, das war's. Es gibt einen GO-Antrag oder mehrere GO-Anträge auf Einholung eines Meinungsbildes. Jetzt habe ich auch diesen vorherigen komischen Zettel verstanden. Es gibt einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes zu PA 001. Im Fall einer Abstimmung würdet ihr diesem Antrag zustimmen? Wer das mit Ja beantworten kann, hebt bitte die Ja-Karte. Vielen Dank. Wer kann das mit Nein beantworten? Ich gebe dem Antragsteller mit, es ist ein sehr positives Meinungsbild. Dann gibt es das Meinungsbild auch für den PA 074. Wer würde diesem im Falle einer Abstimmung zustimmen, möge bitte jetzt die Ja-Karte heben. Wer würde diesen im Falle einer Abstimmung ablehnen, würde bitte die Nein-Karte. Ich gebe dem Antragsteller mit, dass bei wenig Beteiligten mehrheitlich Nein-Karten gehoben wurden. Dann der PA 162, dasselbe Meinungsbild. Im Fall einer Abstimmung würdest du ihm zustimmen. Wer das mit Ja beantworten kann, bitte die gelbe Karte. Vielen Dank. Wer das mit Nein beantworten kann, bitte die Nein-Karte. Es geht ziemlich gleich aus. Der PA 162, im Fall einer Abstimmung würdest du diesen Antrag annehmen. Wer das mit Ja beantworten kann, bitte die gelbe Karte. Wer das mit Nein beantworten kann, bitte die Nein-Karte. Ich gebe auch bei wenig Beteiligung eher negativ. Der PA 167, im Falle einer Abstimmung würdest du diesen Antrag annehmen. Wer das mit Ja beantworten kann, bitte die Ja-Karte heben. Wer das mit Nein beantworten kann, bitte die Nein-Karte heben. Ich gebe dem Antragsteller mit, das Meinungsbild geht sehr negativ aus. PA 187, im Falle einer Abstimmung würdest du diesem Antrag zustimmen. Wer das Meinungsbild mit Ja beantworten kann, bitte die Karte. Wer kann das Meinungsbild mit Nein beantworten? gibt dem Antragsteller mit, das Meinungsbild geht sehr negativ aus. Der PA 192, im Fall einer Abstimmung würde es diesem Antrag zustimmen. Wer das mit Ja beantworten kann, hebt bitte die Ja-Karte. Wer das mit Nein beantworten kann, hebt bitte die Nein-Karte. Ich gebe dem Antragsteller wieder mit, das Meinungsbild geht negativ aus. Damit sind wir am Ende der GO-Anträge zur Einholung eines Meinungsbildes. Ihr könnt einem Antrag zustimmen, allen Anträgen zustimmen, keinem Antrag zustimmen. Eure Zustimmung zeigt ihr bitte mit der Ja-Karte an. Ruft die Anträge nacheinander auf, erfrage eure Zustimmung. Die beiden Anträge mit der meisten Zustimmung werden dann nochmal gegeneinander und dann gucken wir weiter. Vielen Dank. Damit werden PA 162 und PA 167, Quatsch, PA 62 und PA 001 nochmal gegeneinander approved. Der PA 074 ist nicht mehr konkurrierend, wird behandelt. Wer stimmt PA 001 zu? Wer stimmt PA 162 zu? Das ist sehr eindeutig, dann stimmen wir PA 001 ab. Wer ist für die Annahme des Programmantrags 001? Bitte die Ja-Karte. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag angenommen. Dann stimmen wir PA 074 ab, der nicht mehr in Konkurrenz steht. Wer ist für die Annahme des PA 074? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Angenommen. Programmantrag 006, Privatsphäre, Waren, Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung Bestimmung stärken. Antragsteller sind Jan Hemme und Nils Lohmann. Ich bitte euch auf die Bühne, stellt den Antrag vor. Wir haben den nächsten Antrag, der uns die Möglichkeit gibt, uns auf unseren Kernkompetenzfeldern stark zu präsentieren. Hier haben wir das Feld Datenschutz und die Vorschläge, die es hier gibt, sollen vor allem darauf abzielen, die informationelle Selbstbestimmung zu stärken, damit der Bürger selber bestimmen kann, welche Daten er freigibt und was mit diesen Daten passiert. Es geht hier darum, das zu schärfen, die Eingriffsmaßnahmen der unabhängigen Behörden und dass der Bürger sich darauf verlassen kann, dass seine Daten sicher sind, dass damit kein Schindluder getrieben wird und dass der Staat in seinen Eingriffsmöglichkeiten beschränkt wird. Es ist wieder ein Kernkompetenzfeldantrag und ich bitte euch genauso wie beim wie eben beim Lobbyregister diesen anzunehmen. Er wird uns weit nach vorne bringen. Das sind Themen, wofür die Leute uns wählen. Datenschutz ist eines unserer Kernkompetenzfelder. Bitte nehmt diesen Antrag an. Wir haben ihn weit diskutiert. Er war oben im Lime-Survey, ich glaube auf Platz 6 oder Platz 5. Bitte nehmt ihn an, ohne große Diskussion. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Gut, wir kommen zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer für diesen Antrag ist, hebe bitte jetzt die Karte. Wer gegen diesen Antrag ist, hebe bitte jetzt die Karte. Damit ist dieser Antrag angenommen. Wir kommen zum Programmantrag 539, keine Bundes- oder Staatstrojaner, Teil 1, Grundsatzprogramm. Antragsteller ist Gimli. Ich heiße Holger Verlängerich, komme aus München und habe letzten Jahr ein Interview mit einem Bundesvorstandsmitglied gehört und es meinte, wir keinen Antrag zum Bundestrojaner oder Staatstrojaner in einem unserer Programme. Ich wüsste auch nicht, ob wir das Offenbach schaffen, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Ich habe mir gedacht, dem kann geholfen werden und habe dann mit Piraten bundesweit einen zweistufigen Antrag diskutiert. Dieses ist Teil 1, das ist noch der einzig wichtige Teil, wo wir einfach ganz klar nochmal ins Grundsatzprogramm schreiben, dass wir Bundesstaatstrojaner und an sich den verdeckten Eingriff in informationelle Selbstsysteme ablehnen. Und ich denke, das sollte keine große Diskussion hier geben. Wir haben auch eine Position zur Vorratsdatenspeicherung drin stehen. Und ich finde, diesen Eingriff in das Recht, dass das Bundesverfassungsgericht dazu formuliert hat, der ist so gravierend, dass dieser durchaus ins Grundsatzprogramm gehört. Und auch wenn er vielleicht nicht gesellschaftlich, dieser Antrag nicht gesellschaftlich Konsens ist, dann sollten wir dafür arbeiten, dass wir den zum gesellschaftlichen Konsens machen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag ist, hebe bitte die gelbe Karte. Und jetzt heben bitte die, die gegen den Antrag sind, die blaue Karte. Auch dieser Antrag ist angenommen. Super, ich bin stolz auf euch. Wir kommen zum Programmantrag 30, freie rechtskräftige digitale Signaturen und E-Mail-Verschlüsselung für alle. Antragsteller ist Johann Duscher und David Göhler. Wir haben einen Freiwilligen, der den Antrag vorstellen möchte. Ja, ich mache das dann mal hier so völlig unvorbereitet. Es gibt ja bestimmt Leute, die schon mal das Wort der E-Mail gehört haben. Das ist ein Versuch, so etwas Ähnliches zu machen, aber in Scheiße. Und deswegen sollten wir das mit freien Technologien und mit freien Mitteln, mit offenen Systemen mal machen. Und es gibt diese Möglichkeiten, das zu tun bereits. Man muss jetzt nur noch die Rechtsgrundlage dafür schaffen, dass es auch staatlich anerkannt wird. Und das würden wir gerne tun. Das ist nicht mein Antrag, aber ich hoffe, es ist ungefähr klar geworden, worum es geht. So, wir kommen zur Abstimmung über diesen Antrag. Die Zweidrittelmehrheit wurde nicht erreicht, demnach ist dieser Antrag abgelehnt. Vielleicht bekomme ich noch mal einmal kurz Gehör. Wir sind jetzt kurz vor Ende des Bundesparteitags und ich würde jetzt gerne einmal ein Dankeschön an alle Leute hier ausrichten, die hier hinter der Bühne in der Organisation, Vorbereitung und Durchführung gearbeitet haben, dass alles so wunderbar geklappt hat. Die Piratenpartei lebt von diesem ehrenamtlichen, nebenamtlichen Engagement. Die Leute haben Stunden, Wochen investiert, um das hier auf die Beine zu stellen. Das ist ganz wichtig und davon leben und profitieren wir auch. Deswegen ist es so unverzichtbar. Mein Dank gilt auch der Versammlungsleitung, dass sie so konzentriert gearbeitet haben. Vielleicht auch mal an die Versammlungsleitung ein Dankeschön. Und jetzt möchte ich noch mal bitten, dass wir Matthias Schrade und Julia Schramm auch mal unseren Dank ausrichten. Sie treten heute zurück, sind Kollegen von mir gewesen, dass man zumindest einmal sagt, danke, dass ihr euch so engagiert habt. Ich weiß gar nicht, wo der Kungler ist, der rennt dann immer weg, aber das ist wirklich wichtig und meine Kollegen sind so in der Verantwortung und ich hoffe, dass Sie das als Signal sehen. Ich habe nur Gummibärchen, mehr habe ich nicht zu bieten. Insofern Dankeschön, dass ihr so tatkräftig, so zivilisiert hier heute und gestern debattiert habt. Dankeschön, kommt gut und gesund wieder nach Hause und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich will die Sitzung nicht beenden, das macht der Versammlungsleiter, aber ich wollte zumindest so ein bisschen Dankeschön auch an diejenigen ausrichten, die immer unterstützen und nie den Dank bekommen. Das ist ganz wichtig. Danke. Wir haben an diesem Parteitag 200 Helfer gehabt. Das waren Menschen, die haben für diesen Parteitag gearbeitet. Wir haben den Landesverband NRW gehabt, die Kinderbetreuung bezahlt haben, weil das nicht mehr im Bundesparteitagsbudget lag. Da erstmal einen herzlichen Dank dazu. Die 200 Helfer teilen sich auf Gebärdendolmetscher, auf das Protokoll. Auf das Versammlungsleitungsteam, auf das Wahlleitungsteam, auf das Netzwerkteam, auf das Presseteam, Streaming, Video und Piratenstreaming, das Audioteam, die lokale Orga, das Infoteam, das Awareness-Team, die SG-Rettungsfu, die uns im Übrigen mal so 3.500 Euro gespart hat, die Akkreditierung, die Garderobe, unser Kontakt zur Halle und den Hausmeistern der Security, die so super waren an diesem Wochenende, die super mit uns zusammengearbeitet haben, die Bundesgeschäftsstelle, die viel Orga-Kram im Vorfeld gemacht hat, der Piratenshop, der uns auch unterstützt hat bei der Ausrichtung. Ohne diese 200 Leute oder Menschen wäre dieser Parteitag nicht möglich gewesen. Ich möchte allen danken und im Besonderen möchte ich persönlich meinem Versammlungsleitungsteam danken, ohne dass ich irgendwie an diesem Wochenende mehrfach kollabiert wäre. Und auch eigentlich allen, die irgendwo im Hintergrund Arbeit abgenommen haben und auch mal einen Anranzer vertragen haben. Wenn ich jetzt schließe, genau die Wahlhelfer habe ich ganz vergessen, das müssten auch so bei 80 gewesen sein, übrigens mal so grobe Zahlen, also Gebärdendolmetscher waren 3, Protokollanten waren 2, Versammlungsleitungsteam waren 60, Wahlleitungsteam inklusive Wahlhelfer 80, Netzwerk 10, Presse, ich glaube, was bei 30, 40, Streaming, Video und so weiter waren 5, Audio war eine Person, lokale Orga waren auch 3, 4, Infoteam waren 10 Leute, Awareness-Team 10 Leute, Rettungsfut 15 Leute, Akkreditierung irgendwas bei 20, Garderobe weiß ich ganz ehrlich nicht, Halle, unser Hallenkontakt, das waren so 10 Hauptansprechpartner, die BGS mit 3 Leuten und der P-Shop mit drei Leuten am Infoteam. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt. Ich hoffe, wir schaffen das mit diesen vielen Helfern das nächste Mal auch wieder in Neumarkt. Da sehen wir uns wieder. Nicht wegrennen, mit abbauen, und ich schließe die Versammlung. Vielen Dank. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.